Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen bei einer weiteren Soundcheck-Folge. Heute Nacht mit knapp 2 Stunden Live-Musik von John Cale. Abgründe werden sich auftun, Höhenflüge wird's geben und manchmal beides zugleich. Am Mikrofon ist Michael Frank. Thank you. John Cale als Balladensänger der besonderen Art. Hanky Panky Know How heißt der Song, ursprünglich erschienen auf seinem 73er Album Paris 1919. Der Text ist eine leicht surrealistisch anmutende Gedankenfolge. Wenn man ab und zu Kummer habe mit dem Sashaying of Gentlemen, was immer das bedeuten mag, dann bräuchte man Erinnerungen an Plaining Lakes. Die würden einen mit Sicherheit beruhigen. Matthew Spector schrieb in seinen exzellenten Notizen zur Neuausgabe von Paris 1919, er wisse bis heute nicht, was Plaining Lakes seien, aber beruhigen täten diese Seen und der Song ihn tatsächlich. Der nächste Vierzeiler von Hanky Panky Know How beginnt mit Nothing frightens me more than religion at my door. Nichts erschreckt mich mehr als Religion an meiner Haustür. Darüber, was die restlichen Zeilen des Songs bedeuten, wage ich keine Aussage. Die Vieldeutigkeit der Bilder verleiht der Fantasie aber auf jeden Fall Flügel. Zu hören war gerade eine Live-Version von Hanky Panky Know How aus dem letzten Tourprogramm John Cales, eine deutlich anders klingende Version des Songs, veröffentlicht in diesem Jahr auf dem Album Circus Live. Neben neueren Titeln von seinen letzten drei songorientierten Platten nach 2003 gibt es auf Circus Live auch Wiederbegegnungen mit brachialeren Cale-Nummern, Helen of Troy zum Beispiel und Mercenaries, manchmal in inspirierten Neuinterpretationen. Anfang der 90er Jahre sah es so aus, als ob der frühere Velvet Underground-Kollege von Lou Reed so etwas wie Rockmusik endgültig hinter sich lassen wollte. 1989 hatte er ein Album mit Orchesterliedern veröffentlicht. Das waren von Cale vertonte Gedichte des walisischen Autors Dylan Thomas. Cale trat in diesen Jahren meistens solo auf. Stimmliche Exzesse gab es zwar noch hin und wieder, ansonsten wirkte er wie ein adliger Kammermusiker. 1991 verkündete er in einem Interview des Hamburger Szene-Magazins: Ich habe im Rock'n'Roll nichts mehr verloren. Um ehrlich zu sein, ich habe auf diesem Gebiet immer nur dilettiert. Nun hören Sie selbst, der erklärte Rockdilettant John Cale anno 1979. Yeah. Tired of the friends you make, in case you mean to say something else, say they were the best of times you ever had, the best of times with a thoughtless kind. We dress conservatively at the best of times, prefer the shadows to the bright light in the eyes of the ones we love. The bright lights in the eyes of the ones we love. One we see, one we imagine, the eyes tell us nothing. Bright lights in the eyes of the ones we love will tell you nothing, like the scars of imagination. The scars of imagination. The bright lights in the eyes of the ones you love will tell you nothing, except you're the thoughtless kind. So if you grow tired of the friends you make, never ever turn your back on them. Say they were the best of times you ever had, the best of times with a thoughtless kind, the best of times with a thoughtless kind. John Cale live in den Jahren 1979 und 92. Die Weltsicht, die in den beiden Songs zum Ausdruck kommt, ist düster. Der erste Song heißt Evidence, ein schillernder Begriff, der zum einen so viel heißt wie Beweis, aber auch Klarheit oder Zeichen. In dem Song gibt es Leute, die über Fenster und Türen in seine Wohnung kriechen. Der Held sagt sich, wenn ich doch nur wüsste, was ich letzte Nacht alles angestellt habe. Der akribische Cale-Biograf Tim Mitchell hat diesen Song folgendermaßen interpretiert. In Evidence gibt es eben keine Klarheit, kein Motiv hinter irgendetwas, keine Verantwortlichkeit. Nur Lücken im realen Leben, die keiner füllen kann. Manche Lücken tauchen in Lebenswegen ohne Sinn und Humanität auf. Andere Lücken werden von Leuten gerissen, die Beweismaterial vernichten. Andere, die die Beweise sehen, aber ignorieren. Soweit Tim Mitchell über den Inhalt einer der härteren Nummern aus dem Repertoire von John Cale. Die Live-Version von Evidence wurde im Sommer 1979 im New Yorker Club CBGBs mitgeschnitten. Erschienen ist die auf der LP Sabotage. Auch in dem täuschend sanft klingenden Song danach geht es grausam zu. Von den Narben der Fantasie ist da zum Beispiel die Rede und am Anfang des Songs heißt es: Wenn du der Freunde, die du findest, überdrüssig wirst, sag, für den Fall, dass du eigentlich etwas ganz anderes sagen wolltest, sag, dass du mit ihnen die schönsten Zeiten verbracht hast, die schönsten Zeiten mit den Gedankenlosen. Ursprünglich erschien The Thoughtless Kind auf dem 82er Cale-Album Music for a New Society. Die Live-Version erschien 92 auf dem Album Fragments of a Rainy Season. René Magritte ist einer der Lieblingsmaler von John Cale und die Inspiration zum nächsten Song. Ich vergaß, wie oft wir Magritte sahen, heißt es in dem Song zu Beginn. Ich habe in diesen Tagen oft an ihn gedacht. In einer Leinwand von einem Blau voller Schönheit, in einem Gewebe aus Glas, am Rande der Vorstellungskraft. Der Song Magritte endet mit den Zeilen: Jemand kommt, der uns hasst. Wir sollten besser Kunst beachten. Oben in dem Museum ist eine Leinwand mit Regenschirmen und Bowlern. Jeder weiß, dass René das gemalt hat, am Rande der Vorstellungskraft. This is a song about my favorite painter. could not resist his stare. Pablo Picasso never got called an asshole. Zwei Songs über unter anderem berühmte Maler. Die Live-Version des erstmals 2003 aufgenommenen Titels Magritte erschien dieses Jahr auf dem Album Circus Live. Der Song danach ist eine Komposition von Jonathan Richman, Pablo Picasso. Bei Richman geht es um die Aufforderung, die Integrität und Kunst höher zu bewerten als die Macho-Seite Picassos. In der Version von Cale wird daraus ein wütender Schrei über die Anziehungskraft, die Picasso auf Frauen ausübte. Zitat: Manche Leute werden Arschlöcher genannt, wenn sie Frauen anbaggern. Das ist Pablo Picasso nie passiert. Diese Live-Version Cales von Pablo Picasso wurde 1975 in Stockholm aufgenommen. Cale spielte bei der archaischen Nummer eine der Gitarren, der Slide-Gitarrist war Chris Spedding. Aus demselben Konzert kommt der nächste Song, Cales radikale Uminterpretation des Elvis-Hits Heartbreak Hotel. Ein Song, den Cale bis heute immer wieder spielt. In black, he's been so. have left me. I found a new place to dwell. Down the end of Lonely Street, Heartbreak Hotel. Feeling so lonely, baby. Feeling so lonely. I could die. Bellhop's tears keep flowing, and the desk clock, he's dressed in black. They've been so long on Lonely Street, they never will get back. Feeling so low. John Cale am 5. Februar 1984 in einem Studio des britischen Soldatensenders BFBS in Köln. Cale war damals zu Gast in der Sendung von Alan Banks und an diesem Abend taten sich wirklich Abgründe auf. Cale war damals mit Band auf Tour und wenige Tage zuvor war er in Berlin zusammengebrochen. Mit Vitaminspritzen wurde er notdürftig für den Auftritt am Abend wieder fit gemacht, aber der herbeigerufene Arzt machte Cale unmissverständlich klar, dass er unbedingt aufhören müsse mit dem, was er seinem Körper antue, was immer das sei. Wer Cale-Biografien gelesen hat, weiß, dass für Cale Mitte der 80er Jahre seit langem Alkohol und Kokain die schädlichen Substanzen gewesen waren. Tatsächlich war sein Gesundheitszustand damals so schlecht, dass kein Versicherungsunternehmen mehr ihn versichern wollte. Die Todesnähe und Verzweiflung, die in dem Presley-Song angelegt ist, hat bei Cale nichts mehr mit Metaphern oder Dichtkunst zu tun. Die Todesnähe und Verzweiflung ist existenziell spürbar, vermutlich nie mehr als bei dieser Version gerade. Die Songs, die Cale 1984 bei Alan Banks spielte, wurden einige Jahre später von einem Label namens New Depression Music veröffentlicht. Die Rockversion aus dem Jahr 75 mit Chris Spedding erschien bei dem italienischen Label Archivio anno 1991. Cales Zusammenbruch 84 führte letztlich einige Zeit später zu einer radikalen Änderung seines Lebenswandels. Unter anderem Sport und ein Ende des Substanzenmissbrauchs holten ihn vom Abgrund zurück. 1985 erschien auf seinem Album Artificial Intelligence ein Song mit autobiografischen Zügen, der diesen Wandel zumindest ankündigte. I've been chasing ghosts and I don't like it. I wish someone would show me where to draw the line. Ich habe hinter Geistern hergejagt, das gefällt mir nicht. Ich wünschte, mir würde jemand zeigen, wann ich sagen muss, bis hierher und nicht weiter. John Cale, Dying on the Wine. Hollywood, but I was dying. einem Fernsehstudio der BBC, anno 1985. Ein Ausschnitt aus der Sendung Old Grey Whistle Test. Zu hören war der Song Dying on the Wine. Zum Zeitpunkt der Sendung war das für das Publikum ein völlig unbekannter Song. Die LP mit der Studioversion von Dying on the Wine erschien erst einige Monate später. Um Abgründe und Höhenflüge geht es heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Und zwar um Abgründe und Höhenflüge, die Mann und Frau als Besucher von John Cale-Konzerten erleben konnte und kann. Hier sind zwei, im wahrsten Sinne des Wortes, todtraurige Lieder aus der Falkland Suite von John Cale. Cales Vertonung von Dylan Thomas' Gedichten. Zuerst On a Wedding Anniversary und danach ein Lied über den Tod auf hoher See, von Cale damals ganz bewusst in Zusammenhang gebracht mit Opfern auf See während des Falklandskrieges Anfang der 80er Jahre. Lie still, be calmed. The sky is torn across this ragged anniversary. Who moved for 3 years in tune down the long walk of their vows. Now their love lies and lost, and love and his patience roll on a chain, a chain. From every true or crane to caring clown, death strikes their house, death strikes their house, death strikes their house again. Too late. Too late, the wrong rain. They come together whom their love had parted, and the windows bore into their heart, and the doors burn in their brain. When they come together whom their love had parted, the windows and doors burn in their brain, burn in their brain, burn in their brain, burn in their brain. Now their love lies a loss, and love and his patience roar on a chain. From every true or crater carrying cloud, death strikes their house, death strikes their house, death strikes their house, death strikes them. Lie still, sleep, be calm. Lie still, sleep, be sufferer with a wound in the throat. Sufferer with a wound in the throat. Burning and turning. All night afloat on the silent sea. We have heard the sound that came from the wound wrapped in the salt sheet. Under the mile of moon, we tremble listening to the sea, to the sea sound flowing like blood from the loud wound. And when the sound broke in a storm of singing, the voices of all the drowned sang on the wind. Open the pathway through the slow side sail. Throw wide to the wind the gates of the wandering boat. For my voyage to begin to the end of my world. We heard the sea sound sing. We saw the salt sheet tell. We shall obey and ride with you, and we shall obey and ride with you, and ride, we shall obey and ride with you. And ride with you. Thank you. without a thousand cycles, a thousand cycles to come, a thousand times to win, a thousand ways to run the world in a similar reply. Das war dreimal John Cale Solo, zunächst mit zwei seiner Dylan Thomas Vertonungen aus der Falkland Suite, live anno 1992, veröffentlicht auf dem Album Fragments of a Rainy Season, und gerade eben der Nico-Song Frozen Warnings, zu hören in dem Film über Nico von Susanne Ofteringer. Zum Abschluss der ersten Soundcheck-Stunde mit Live-Aufnahmen von John Cale ein weiterer Ausschnitt aus dem aktuellen Live-Album Circus Live, ein Mitschnitt aus Amsterdam, eine völlig umgemodelte Version von Mercenaries. Früher erklang der Song über die Söldnermentalität und das Geschäft des Tötens als brachialer Rockmarsch. Heute ist etwas anderes, aber nicht weniger Bedrohliches draus geworden. John Cale, Mercenaries. That's where my rifle is, my friend.